Hallo und herzlich willkommen zum Aquacast, dem Podcast für Süßwasseraquaristik und allem, was damit zu tun hat. Ich bin Sebastian und möchte gern meine Erfahrungen zum Thema Süßwasseraquaristik mit anderen Interessierten teilen. Willkommen zur zweiten Folge. In der letzten Folge ging es noch um den Perlhuhnbärbling, meinen Lieblingsfisch sozusagen, und heute soll es um meine Lieblingspflanze gehen. Pflanzen sind ein sehr wichtiges Thema für die Aquaristik, wie ich finde, denn ohne Pflanzen sieht jedes Aquarium karg aus, langweilig, und außerdem ist es für die Fische natürlich auch nicht so schön, denn die könnten Pflanzen, also viele Fische brauchen Pflanzen, um sich drin zu verstecken, um sich wohlzufühlen, um abzuleichen und. Deswegen heute Wasserpflanzen, und ich hatte überlegt, was ist meine Lieblingswasserpflanze, und die wollte ich halt mal vorstellen. Ja, was ist meine Lieblingswasserpflanze? Habe ich lange überlegt, und das Ergebnis war die Nadelsimse. Die Lateiner mögen es mir verzeihen, wenn ich es jetzt nicht richtig aussprechen sollte. Aber lateinisch heißt sie Eliocharis acicularis. Nochmal zur Erinnerung, auf aquacast.wordpress.com könnt ihr das alles nachlesen. Ich versuche da ein paar Links reinzustellen und die auch in Zukunft etwas besser zu bearbeiten, dass ihr das alles etwas schneller findet. Genau, wie kam ich überhaupt erstmal zur Pflanze der Nadelsimse? Und zwar war ich vor circa 5-6 Jahren rum bei einem Freund in Litauen zu Gast, und der ist leidenschaftlicher Aquascaper gewesen zu dem Zeitpunkt. Aquascaping gehe ich am Ende nochmal kurz ein, was das ist, dass jeder eine Vorstellung hat. Und der hatte ein ziemlich spartanisches Becken eingerichtet mit nichts weiter als der Nadelsimse und drei Treibhauswurzelstücken. Was mich daran so fasziniert hat, dieses Minimalistische, und zwar hat er wie so eine riesengroße Wiese daraus gemacht. Und das geht eben mit dieser Nadelsimse. Ich habe mal ein bisschen was dazu rausgesucht, habe auf die Seite flowgrow.de geguckt und dabei herausgefunden, dass die Nadelsimse eben zur Familie der Eliocharis hört, wie ich schon gesagt habe. Und die wächst sogar weltweit. Also es gibt, soll sogar Stellen geben, wo die in Deutschland zu finden ist, an Teichufern und an flachen Gewässern. Vermehren tut sie sich über ein Rhizom bzw. ein Kriechspross. Und das ist halt ziemlich gut zu wissen, wenn man die Pflanze vermehren will. Man möchte ja immer nicht bloß ein so ein Töpfchen da haben aus der Zoohandlung oder sonst woher, sondern man möchte ja möglichst mehr davon haben. Genau. Und diese Pflanze ist mit dem Schwierigkeitsgrad einfach angegeben bei Flowgrow. Das würde ich so aus meiner persönlichen Erfahrung nicht so unterschreiben. Also es gibt schon ein paar Tücken bei der Haltung dieser Pflanze und man kann auch ein bisschen was falsch machen. Zumindest war das bei mir so. Und wie ich bereits in der ersten Folge erwähnt habe, in diesem Podcast soll es nicht um wissenschaftlich manifestiertes Know-how gehen, sondern um meine Erfahrungswerte. Es gibt sicherlich hunderte anderer Leute, vielleicht auch tausend, vielleicht auch Millionen von anderen Leuten, die andere Erfahrungen gemacht haben. Ich schiller hier meine Erfahrung und nicht mehr und nicht weniger. Zurück zur Pflanze. Die kann also sowohl im Kalt- als auch im Warmwasser gehalten werden. Also sowohl Kalt- und Warmwasser geeignet. Und auch bei der Gesamthärte, auf die es beim Wasser ja gern mal ankommt, auch bei der in Bezug auf die Fischwahl, ist relativ tolerant. Also sie verträgt Härten von 0 bis 14 Grad deutsche Härte. Beim Licht ist sie angeblich nicht so anspruchsvoll. Also es reicht mittlere Beleuchtung bis viel Beleuchtung. Also mit wenig Beleuchtung kommt sie nicht so gut klar. Was das aber bedeutet, also was viel Licht ist, was wenig Licht ist, das will ich nochmal kurz am Ende anreißen, auch wenn das kein allzu leichtes Thema ist, aber dass man so ungefähr eine Vorstellung hat, was mit den Begriffen gemeint ist. Die Pflanze ist halt auch geeignet für Aquascaping. Man kann einen, wie gesagt, einen schönen Unterwasserrasen zaubern und so richtig minimalistische Aquascapes kann man damit realisieren. Aber man kann auch jedes normale Becken wunderschön damit aufpeppen. Also ich komme nochmal jetzt genau dazu, warum mir diese Nadelsimse überhaupt gefällt. Ich finde, was ich ganz toll finde, ist, dass sie eben diesen dichten Teppich ausbilden kann. Das sieht dann aus wie ein Rasen, ist natürlich auch gerade sehr passend zur WM. Und was mir auch noch so gefällt, ist halt eine sehr grazile, eine sehr feine Pflanze. Sie wird in der Regel nicht so höher als 10 bis 15 Zentimeter. Man kann sie auch ziemlich gut verschneiden. Also man kann dort richtig schöne Konturen reinschneiden, wenn man jetzt so eine leicht wellige Form hat oder weiß der Geier was, sich dort überlegt hat im Becken, kann man dort halt auch richtig schön einen Fassonschnitt reinbringen, würde der Friseur, glaube ich, sagen. Also richtig schöne Konturen reinbasteln und das da auch gewisse Sachen betonen. Warum ich sie noch mag, ist, dass sie ein sehr schönes Grün hat und auch unwahrscheinlich gut für den Vordergrund geeignet ist, da sie halt nicht so eine hohe Wuchsform hat und nicht so riesige Blätter ausbildet. Und dann finde ich auch schön, dass sie durch ihre grazile Wuchsform halt einen sehr schönen Übergang bilden kann, eine sehr schöne natürliche Komponente. Denn diese Halme, diese dünnen Halme, die wie Grashalme anmuten, wachsen halt auch schön zwischen größer blättrigen Pflanzen so zwischendurch und das wirkt dann halt sehr natürlich. Denn in der Natur, finde ich, sieht man selten, dass halt Sachen so direkt voneinander abgegrenzt ist. Das ist dann eher was für einen Park. Ich halte die Nadelsimse hauptsächlich in meinem 250 Liter Becken, in meinem großen Aquarium und das bei so einer Durchschnittstemperatur, also bei einer Temperatur zwischen 23 und 25 Grad. Das hängt immer ein bisschen von ab, wie ob es Nacht ist, ob es Tag ist, also sprich, ob die Beleuchtung an ist oder aus und wie sich die Umgebungstemperatur verhält. Und damit kommt die Nadelsimse aber relativ gut klar. Als ich angefangen habe, die Nadelsimse zu halten, da habe ich mir halt zwei Töpfchen geholt und diese aufgeteilt. Vorher natürlich vom Substrat befreit. Manchmal, man kennt das, manchmal ist da noch so eine Watte unten drumherum, die sollte man natürlich abmachen, weil die im Aquarium sonst nur vergammelt. Und in der Regel würde ich auch die Pflanze ein paar Stunden wässern, bis sogar 12 Stunden so in dem Schnitt. Denn wenn man die aus der Zoohandlung holt, dann kommen die ja oft dann von großen Züchtern, von Dennerle ist da, glaube ich, der Platzhirsch am Markt und die halten die natürlich etwas anders als der normale Aquarianer. Also die halten die in ziemlich starker Düngung, soweit ich weiß. Und das ist halt scheinbar ganz normal bei der industriellen Pflanzenzucht, um möglichst schnell halt auch die Erfolge zu erzielen, die man sich wünscht. Aber das muss man sich ja nicht unbedingt ins Becken reinholen. Dann ist das immer noch so eine Sache, wie sind die Becken gepflegt, in denen die Pflanzen stehen beim Händler dann. Wie gesagt, das kann jeder halten, wie er möchte. Ich bin da lieber etwas vorsichtiger in der Regel und lasse die Pflanzen dann erstmal im frischen Wasser, in meinem Leitungswasser dann stehen, um sie dann einen Tag später dann in der Regel einzusetzen. Bei der Pflanze war es jetzt mal ein bisschen was anderes, denn die habe ich mir von der Aquarienbörse hier in Leipzig geholt, von so einer privaten Pflanzenzüchterin, die mit einem riesengroßen Angebot hier auffährt. Aber da bin ich da nicht so hinterher mit dem Wässern, aber ich hatte da auch noch nie Probleme, im Gegenteil zu Pflanzen aus der Zoohandlung. Man sollte auch bedenken, dass die Wasserpflanzen in der industriellen Anlage oftmals immers gehalten werden, also sprich über Wasser, was dann dazu führt, dass die Pflanze gern ein paar Probleme kriegt, sollte man sie auf einmal mal in seinem Becken, dann hält man sie ja in der Regel submers, also unter Wasser. Und das muss man dann wissen, denn viele denken, die Pflanze geht ein und das war nichts und ich habe kein Händchen dafür, krieg's nicht hin. Allerdings braucht man da oftmals nur etwas Geduld, denn die Pflanze hat über die Zeit, wo sie dort in der Zuchtanlage war, natürlich auch Luftblätter ausgebildet und muss sich jetzt natürlich erstmal umstellen und an die neuen Verhältnisse anpassen. Das heißt, die muss erstmal neue Blätter ausbilden und das führt in der Regel dazu, dass die alten Blätter erstmal absterben. Es sieht so aus, als würde die Pflanze eingehen, aber wenn die Bedingungen halbwegs hinhauen, dann regeneriert die Pflanze sich da auch ziemlich schnell davon. Also ich habe das bei der Eliocharis gemerkt, bei der Nadelsimse, dass die Halme oben bräunlich wurden und auch so dann abknickten, abstarben. Und dann konnte man aber so nach ein paar Wochen erkennen, dass sich aus dem Substrat, aus dem Bodengrund, kleine, feine Helmchen, Halme dann herausentwickeln, und ab da an ging es dann auch mit dem Wachstum richtig los. Und die Pflanze war nicht eingegangen, man brauchte halt nur die entsprechende Geduld. Genau, das ist generell ein Tipp, den ich gern geben möchte, weil ich da dort sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und zwar versuche ich möglichst Pflanzen von Privatpersonen zu bekommen. Das hat diverse Vorteile, ein paar Nachteile, komme ich noch zu. Aber da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, über diverse Kleinanzeigenportale wie eBay Kleinanzeigen und was da alles gibt und Quokka und ja, ihr kennt das sicher besser als ich sogar. Und über Foren, die so ortsansässige Foren gibt's dort auch oft, wo auch gern Pflanzen getauscht und verkauft werden, die andere Leute übrig haben. Kann ich empfehlen. Allerdings muss man ein paar Sachen beachten. Also ich würde zum Beispiel Pflanzen nie mir von Privatpersonen zuschicken lassen. Denn ich würde gern immer mal einen Blick in das Becken werfen, aus dem die Pflanzen kommen. Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen kommt man ein bisschen mit demjenigen in Kontakt. Man tauscht wieder Erfahrungen aus. Man lernt wieder was Neues kennen. Und man kann erfragen, welche Wasserwerte derjenige hat, und um es der Pflanze halt entsprechend einfacher zu machen, bei sich selbst zu starten. Man kann über die Bedingungen halt weiter reden, man kann über die Wachstumserfahrung reden, ob die bei demjenigen schnell wächst, langsam wächst und so weiter, wie die Erfahrung ist mit Fischen, ob manche Fische die anfressen oder nicht. Und man kann sich halt das Becken mal anschauen, ob dort Krankheiten drin sind. Das sieht man ja, ob dann irgendwelcher Schädlingsbefall drin ist. Wenn man dann halbwegs geübtes Auge hat, dann erkennt man da auch schon ab und zu mal einen Schädling. Und wenn man das sieht, dann kann man eben immer noch Abstand nehmen von dem Kauf und ärgert sich nicht, dann das Geld rausgeworfen zu haben oder sich vielleicht die Seuche in sein eigenes Becken eingeschleppt zu haben. Damit sind wir auch schon beim Nachteil. Man hat eben immer die Gefahr, sich Schädlinge einzuschleppen, und die ist in der Regel größer, die Gefahr, wenn man das von Privatpersonen sich holt, diese Pflanzen. Aber wie gesagt, ich habe in der ganzen Zeit, wie ich jetzt Aquaristik betreibe, noch nicht einmal das Problem gehabt, will aber darauf hinweisen, dass man da eben immer mal mit hinblicken sollte. Ein weiterer großer Nachteil, der viele Leute und vor allem auch mich schon so oft geärgert hat, was aber unvermeidbar ist, wenn man Pflanzen gerade von Privatpersonen holt, sind Wasserlinsen. Wasserlinsen sind so ziemlich für mich die größte Pest, die ich in meinem Aquarium habe. Ich hatte aber auch noch nie großartig Probleme mit Algen, das muss ich mit dazu sagen. Und die Wasserlinsen, die sind halt eine sehr hartnäckige Population. Also ich habe schon diverse Sachen probiert, bin aber noch zu keiner Lösung gekommen. Das lässt sich, wie gesagt, bei Privatpersonen nicht vermeiden. Wen das nicht stört, Wasserlinsen zu haben, wer das mag, sind auch nicht schlecht fürs Wasserklima, nehmen halt nur Licht weg und auch Nährstoffe aus dem Wasser raus. Wen es nicht stört, perfekt. Wen es stört, ist halt schlecht, lässt sich aber nicht vermeiden oder schwer vermeiden. Vielleicht die Pflanzen noch abspülen dann selber unter dem heimischen Becken, aber meine Erfahrung ist, no chance, keine Möglichkeit, das zu vermeiden. Zurück zur Nadelsimse. Also ich habe mir halt, wie gesagt, dort zwei so eine Töpfchen gekauft bei der Aquarienbörse. Waren halt auch recht günstiger als in der Zoohandlung. Und habe dann erstmal diese Töpfchen genommen und diese aufgeteilt in kleine Büsche, immer so von 5 bis 10 Halme, also 5 bis 10 Halme so auf einem kleinen Pflänzchen auseinandergezogen und erstmal parat gelegt. Und dann habe ich mir meine Pflanzpinzette genommen und die in diesen relativ feinen Kies, den ich habe, habe ich die dann eingesetzt. Ich habe dort relativ große Abstände gelassen, so von so circa 2 Zentimetern, dass die halt auch sich erstmal gegenseitig nicht die Nährstoffe wegnehmen, dass sie sich nicht gleich verwurzeln, man die nicht wieder auseinanderkriegt, wenn man es dann wieder teilen will, dass die auch genügend Licht kriegen und so weiter und so fort. Sieht dann zwar erstmal ein bisschen zerpflückt aus, aber wie gesagt, mit etwas Geduld kann das was werden. Zu meinem Substrat, also ich nutze einen Quarzsand, der eigentlich aus der Poolfilterung kommt und ich mag halt helle Untergründe, weil die mir irgendwie, ich weiß nicht, hat halt einen helleren Effekt, sieht halt heller, freundlicher aus im Becken. Und dieser Quarzsand hat auf jeden Fall eine sehr feine Körnung, eine verhältnismäßig feine Körnung zwischen so 0,7 und 1,2 Millimeter. Und naja, das ist etwas knifflig, dort die Pflanzen reinzukriegen, aber mit einer Pinzette und ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl ist das eigentlich machbar. Ja, und dann, als es dann drin war, hieß es dann einfach nur noch abwarten und zugucken, wie es wächst, mal also dem Gras beim Wachsen zu gucken, wenn man so will. Ja, als dann so die ersten Ableger erkennbar waren, also wie gesagt, so diese ersten Halme, die waren dann etwas heller gefärbt, ein helleres Grün, die hatten die jüngeren Blätter als die an den gekauften, also die wahrscheinlich über Wasserblätter waren. Als ich das gesehen habe, dass die relativ gut angewachsen waren, so nach ein paar Wochen, habe ich dann vereinzelt Büschel wieder rausgezogen und die dann wieder geteilt, also am Rhizom, an der Wurzel halt auseinandergezogen und diese Büschel dann wieder versetzt. Jetzt konnte man schon an der Fläche konnte man dann halt schon die Zwischenräume bepflanzen, so dass sich jetzt nach und nach ein wirklich etwas dichterer Teppich ausbildet. Ach ja, ich habe noch vergessen, ich habe natürlich noch eine Bodendüngung reingebracht unter die Nadelsimse, was der auch ziemlich gut getan hat, denke ich. Und zwar habe ich dazu diese Lateritkugeln, das sind so rote Düngekugeln, glaube ich aus Ton, schätze ich mal, sind die. Die kann man im etwas größeren Abstand dann so in den Kies drücken, so unten drunter und die Pflanzen dann oben drauf setzen. Die bilden halt eine sehr gute Langzeitdüngung für die Pflanzen. Zu meinen Erfahrungen überhaupt mit der Nadelsimse, also es war zwar zumindest optisch eine Liebe auf den ersten Blick bei der Pflanze, allerdings hat's dann, bis wir uns zusammen vertragen, hat doch noch eine Weile gedauert. So hatte ich zum Beispiel am Anfang diesen Fehler gemacht, ohne die Geduld aufzuwenden wahrscheinlich, hatte die Nadelsimse eingesetzt und nach kurzer Zeit waren die Blätter abgestorben. Die Pflanzen waren eingegangen, also die einzelnen Pflänzchen waren eingegangen und es waren auch kaum Blätter nachgewachsen. Also musste ich das zumindest beim ersten Mal sehr enttäuscht wieder begraben, dieses Vorhaben. Hab mich aber nicht entmutigen lassen. Diesen Rat kann ich wirklich jedem geben, der sich einmal in diese Pflanze verliebt hat. Guckt's euch an, wenn ihr es mögt. Verliert die Geduld nicht. Wenn es dann klappt, freut ihr euch umso mehr und es sieht wirklich fantastisch aus. Der zweite Versuch, der war dann schon in einem etwas besser beleuchteten Becken. Beim ersten Becken habe ich vergessen zu erwähnen, das war halt ein sehr schwach beleuchtetes Becken, so ein 25-Liter-Ding. So eine Pfütze war das mit einer Beleuchtung von 9 Watt, mit einer Energiesparlampe. Vielleicht hat auch das Spektrum nicht so richtig hingehauen, auf jeden Fall war das nix. Ja, und der zweite Versuch, der war in einem besser beleuchteten Becken. Auf jeden Fall sind mir die Pflanzen dort schon mal nicht mehr eingegangen, aber die sind halt sehr langsam gewachsen. Also ich hatte dann, ja, kurz überlegen, so LED-Leuchten drüber. Das Verhältnis von Watt und je Liter war wahrscheinlich das gleiche, aber das Licht war halt punktueller. Sei es drum, der dritte Versuch, der war dann im großen Becken. Habe ich mir gedacht, jetzt wird der letzte Versuch, dort war neue Beleuchtung drinne, die ich auch jetzt habe. Da habe ich jetzt, jetzt muss ich mal überlegen, so 0,5 Watt je Liter. Das fällt so, glaube ich, unter mittlere Beleuchtungsstärke. Und dort stand sie auch in einem sehr, relativ hellen Platz, also ein bisschen erhöht und sehr gut beleuchtet. Dann kam noch dazu, dass ich halt dort auch eine CO2-Düngung mit da drin hatte. In der Literatur findet man eigentlich nichts darüber, dass die Pflanze das braucht. Meine Erfahrung ist aber, dass es mit auf jeden Fall besser geht. Also ich hatte am Anfang nur eine nicht. Was heißt nur, am Anfang hatte ich halt eine Bio-CO2-Anlage, eine selbstgebaute. Dort kam es halt zu einem sehr langsamen Wachstum der Pflanze. Aber es kam immerhin ein Wachstum zustande, auch ein sichtbarer. Und jetzt habe ich immerhin seit 2 Monaten eine CO2-Druckgasanlage. Und jetzt kann man halt feststellen, dadurch, dass eine erhöhte CO2-Konzentration im Becken ist, dass die Pflanzen halt wirklich richtig abgehen. Also die sind jetzt, das ist gar nicht zu vergleichen mit dem Wachstum zuvor. Es ist deutlich, deutlich sichtbar. Und mittlerweile sieht man auch, dass sich halt so ein richtiger Teppich ausbildet. Ich kann alle 2 bis 3 Wochen das verschneiden und es wird mittlerweile ein richtig dichter, richtiger Rasenteppich, kann man schon fast sagen. Und sieht jetzt halt auch konturgebend aus, richtig, richtig angenehm. Genau, zum Thema Verschneiden wollte ich mal noch einen Hinweis geben. Und zwar, wie gesagt, ich versuche zwischendurch immer die Spitzen so zu verschneiden, habe da eine sehr lange Schere und versuche da auch so ein bisschen eine Kontur reinzukriegen, dass sich so ein kleiner Hügel bei mir herausbildet. Und dabei wollte ich aber jedem mal noch den Hinweis geben, passt auf eure Garnelen auf, solltet ihr welche im Becken haben, ja? Meine Garnelen zumindest sind mittlerweile so handzahm, also ich habe Bilder, wie sie auf meiner Hand sitzen und dementsprechend verhalten sie sich auch mit Scheren. Sie wissen halt nicht, was eine Schere ist und kommen erstmal neugierig ran oder zumindest hauen sie nicht ab und dann sitzen sie in dem dicken Gestrüpp und zack, sind aus einer Garnele 2 geworden, ohne dass ihr das wolltet. Ja, zur Düngung hatte ich ja schon was gesagt. Ich habe bei der Anpflanzung halt diese Lateritkugeln reingegeben in den Boden und gebe aber zusätzlich noch zu dieser Bodendüngung noch eine Wasserdüngung mit dazu. Und zwar von der Sorte Mikro, von der Firma Vimi. Das ist eine litauische Firma. Und dieses Düngepräparat enthält halt Mikronährstoffe und ist abgestimmt in erster Linie auf Aquarien mit CO2-Düngung. Da gibt's aber auch andere Düngevarianten im Angebot, auch mit Flüssig-CO2. Und ich stelle den Link einfach mal auf die Homepage und dann könnt ihr euch ja selber mal ein Bild machen. Aber es ist auch geplant, dass eine Folge mit einem Vertreter der Firma aufgenommen wird. Aber das wird wohl noch eine Weile dauern. Genau, also zum Thema Verschneiden. Ich nutze dazu so eine große Bastelschere und da will ich euch den Rat geben, wenn ihr das machen wollt, also mit Schere verschneiden, Pflanzen und sowas, muss man immer mal machen, wenn die gut wachsen. Nehmt dazu wirklich eine Schere, die ihr auch nur für das Aquarium benutzt und nicht etwa noch zum Basteln, vielleicht noch mit Kleberesten dran oder im Garten mit Erde oder Dünger oder in der Küche mit irgendwelchem Fett, also besorgt euch eine Schere, die kosten ja nicht viel, legt ihr euch neben das Aquarium mit zu dem anderen Kram zum Futter und so und nehmt die wirklich bloß dafür, um dass ihr auf Nummer sicher geht, euch da nicht irgendwelchen Scheiß da noch irgendwelche Sachen ins Aquarium reinzuholen, die ihr nicht unbedingt haben wollt. Das gleiche gilt natürlich, wenn ihr mit den Händen drin rumfuhrwerkt, vorher Hände waschen, aber auch darauf achten, dass keine Seifenreste mit unter den Fingernägeln oder sonst wo noch hängen, denn das ist tödlich. Wie schon gesagt, die Nadelsimse ist relativ gut zu vermehren. Einfach über die Rhizomteilung, über die Wurzelteilung, Büschel rausziehen, an der Wurzel dann teilen und getrennt voneinander einpflanzen. Am Anfang kann man das ruhig noch ein bisschen öfter verschneiden. Das sieht dann zwar ein bisschen wie gerupft aus erstmal, aber dadurch kommt natürlich an die jungen Triebe, an die erstmal raussprießen müssen, kommt natürlich mehr Licht. Und wenn die jungen Triebe mehr Licht kriegen und dichter gedeihen können, dann wird das Ganze natürlich auch kompakter und vor allem wächst es auch schneller. Ne? Das ist, denke ich, einleuchtend. Genau. Ich halte die Pflanze noch zusammen mit anderen Pflanzen, auch wenn man, wie gesagt, die komplett alleine halten kann und damit auch schöne Sachen, schöne Effekte erzielen kann. Bei mir steht sie zusammen mit dem Kleefarn, mit der Marsilea hirsuta. Wie gesagt, die Lateiner mögen es mir verzeihen, bitte. Und die Biologen und wer sich da noch alles so drüber aufregen könnte. Auf jeden Fall, das Kleefarn bildet so kleine runde Blätter aus und kann auch so zu einem Teppich werden. Das funktioniert ziemlich gut und sieht schön aus. Und ich habe es außerdem noch zwischen Staurogyne repens. so dazwischen stehen, um halt das Ganze ein bisschen aufzulockern und natürlicher wirken zu lassen. Weil, wie anfangs erwähnt, in der Natur, es ist ja auch nicht strikt getrennt wie in einem Garten, dort wächst das auch so wild durcheinander. Aber das ist Geschmackssache. Ich habe es auch dann noch mit großblättrigeren Pflanzen zusammenstehen, so in dem Untergrund und so, so, also als Basis. Das kann jeder halten, wie er möchte, jeder, wie es ihm beliebt. Ja, bei den Pflanzen, wie gesagt, ist das nicht so dramatisch, aber bei Fischen sollte man doch ein bisschen aufpassen bei der Fischauswahl. Ich habe in meinem großen Becken hauptsächlich kleine Fische drin, also kleine Barben, Perlhuhn-Berbling hatte ich ja schon erwähnt, kleine Garnelen, Neocaridinia und habe auch als einzige gründelnde Fische, als wirklich gründelnde Fische, so Dornaugen, die aber auch ziemlich grazil sind. Das ist deswegen wichtig, weil größere Fische gerne auch mal die Pflanzen rausziehen, das rausbuddeln, während sie im Boden nach Futter suchen, das aufwirbeln und es wird mit der Zeit nervig, weil man möchte sich ja dann schon, wenn man so das ein bisschen Escape-mäßig, so landschaftsmäßig einrichten will, macht man sich viel Mühe, es ist viel Arbeit, viel Fitzelei mit der Pinzette und das ist halt schon ein bisschen nervig. Das ist kein schöner Anblick und es ist viel Arbeit, das immer wieder reinzumachen. Also sucht euch eure Pflanzen, eure Fische so aus, dass die Fische euch da nicht ständig das Layout versauen, wenn ihr denn darauf Wert legt. Damit will ich auch gleich zu diesen Problemen kommen, die bei der Pflege von Nadelsimse entstehen. Zumindest die ich erfahren habe. Und zwar, wenn man so leichte Algenprobleme hat. Ich hatte eine Zeit lang so Fadenalgen drin, die sich dann an den Halmen festsetzen, an den zarten Halmen. Das sieht unschön aus. Und nicht nur das, es hindert eben auch die Pflanze am Wachstum. Denn diese Algen, die diesen zarten Halm besetzen, kann man sich vorstellen, nehmen natürlich viel Licht weg. Und dieses Licht fehlt denen dann wieder in der Photosynthese und im Wachstum, im Wachstumsprozess. Es gab aber auch, hatte auch einen schönen Nebeneffekt. Und zwar die siamesischen Rüsselbarben, die ich da habe, sind ja hervorragende Algenfresser. Und das muss man sich mal, das muss man dann wirklich auch mal gesehen haben, finde ich, wie diese relativ groß werdenden Fische dann mit der Schnauze, mit dem Maul, diese zarten Halme von oben bis unten abknabbern, von den Algen befreien. Kann man richtig schön beobachten. Und die stehen dann wirklich so so schräg zu dem Halm im Wasser und knabbern sich so nach oben, ohne dass sich der Halm großartig bewegt. Und das ist, fand ich, schon für diese recht grob wirkenden Tiere schon ziemlich grazil und interessant. Aber natürlich, Algen möchte man nicht haben, langsames Wachstum und so weiter. Diese ganzen Sachen möchte man eher nicht. Deswegen ist das eher ein kleineres Problem, aber es ist ein Problem, das man kennen sollte. Das nächste Problem habe ich schon angerissen, und zwar das langsame Wachstum. Wenn man ein bisschen ungeduldig ist, und ich kenne eine Menge Aquarianer, die deutlich ungeduldiger sind als ich, obwohl ich dachte, ich bin ungeduldig. Die Pflanze braucht halt eine sehr relativ lange Eingewöhnungsphase, wie schon gesagt. Man muss immer erstmal abwarten, bis die sich an diese Bedingungen gewöhnt haben, bis die Blätter ausgebildet sind. Aber das kann ich auch sagen, wenn sie dann einmal wächst, dann wächst sie auch relativ gut. Wenn die Bedingungen stimmen, wenn alles passt, dann wächst die richtig gut und bildet einen richtig schönen Teppich aus. Kommen wir zum nächsten Problem, die feinen Wurzeln. Die sind wirklich sehr schwierig im Boden zu verankern und man braucht definitiv eine Pinzette. Ich habe damit auch schon probiert mit günstigeren Pinzetten, zum Beispiel von McGuides, hier ist so ein Billigmarkt und zum Euromarkt. Das Problem ist, die haben nicht genug Spannung und man steckt die Wurzel rein und zieht sie aber auch direkt wieder raus, weil alles hängen bleibt. Das heißt, das ist alles sehr nervenaufreibend. Es gibt günstige, so für 7, 8 Euro gibt's die in der Zoohandlung schon. So größere Pinzetten von Hobby, glaube ich, stellt die auch her. Da ist meine her, die hat halt eine ordentliche Spannung drauf, ist lang, man muss das T-Shirt nicht ausziehen, wenn das Becken nicht allzu tief ist. Und man kriegt sie halt wirklich gut im Boden verankert. Es wird aber zunehmend schwieriger, je dichter der Bewuchs ist. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, dann warte ich einfach, bis sich das dann bis dahin ausgebreitet hat. Wenn man nicht warten möchte, nicht warten kann, dann muss man sich darauf gefasst machen, dass es eine sehr nervenaufreibende Geschichte wird. Und dann kommen wir noch zu diesem letzten Problem mit dem herausgezogen werden von den Fischen. Ich hatte eine Zeit lang größere Fische drinnen, eine größere Netzschmerle und so eine richtig alte Rüsselbarbe, die sich nur noch bewegt hat, wenn man eine Futtertablette reingeschmissen hat oder mit Bodenlagern und Futter, das eigentlich für die Welse gedacht war, beziehungsweise für die Dornaugen. Die haben die mir dann ständig da das ganze Layout versaut, die haben das ständig dann ausgebuddelt, die Pflanzen, weil die eben nicht genug Halt hatten, in dem feinen Kies wahrscheinlich. Auf jeden Fall schwammen ständig die Pflanzen oben und ich habe mich dann letztendlich gegen die Fische entschieden. Die sind jetzt in einem schöneren, besseren Zuhause, in einem riesengroßen 400 Liter Becken. Dem geht's besser als hier und ich habe keinen Ärger mehr, dass mir ständig die Pflanzen rausgezogen werden. So, kommen wir zu dem Punkt von den Problemen zu vielleicht Becken und Vorstellungen, wo so die Nadelsimse nicht geeignet ist. Zum Beispiel nicht geeignet, hatte ich schon erwähnt, sind dunkle Becken, sehr dunkel angelegte Becken, denn die braucht Licht, die Pflanze. Ohne das Licht kann sie nicht gut wachsen, zumindest das ist meine Erfahrung. Das nächste große Problem sind die großen Fische, ja, die Pflanzen raussuchen bei ihrer Futtersuche. Hatte ich gerade erwähnt. Und mit Krebsen würde ich es auch nicht zusammenhalten. Da habe ich auch schon so meine Erfahrung. Die Krebse, ich hatte einen blauen Florida-Krebs, der war sowieso gegen alles das, was ich eingerichtet hatte, hat er sich komplett dagegen entschieden. Habe ich in der ersten Folge schon erwähnt. Also mit den Tieren zusammen wäre das auch nicht das Problem. Was man jetzt vielleicht noch meinen könnte, dass Turmdeckelschnecken, übermäßig viele Turmdeckelschnecken oder sehr viele Turmdeckelschnecken halt ein Problem sein könnten, weil sie ja den Boden ja auch auflockern, was auch gut ist, dass sie den Boden auflockern. Aber ich konnte es jetzt noch nicht feststellen, dass das jetzt großartig problematisch ist, dass sie Pflanzen rausziehen. Habe ich zumindest noch nicht feststellen können, dass sie dann den Boden so lockern, dass die Pflanzen raustreiben. Also wie gesagt, Turmdeckelschnecken, nach meiner Erfahrung, kein Problem. Ja, aber trotz dieser ganzen Probleme denke ich, wenn man die ganzen Sachen halt berücksichtigt, die ich gerade genannt habe und sich da ein bisschen drauf einstellt, kann die Nadelsimse eine sehr schöne Pflanze sein und man kann mit ihr wunderschöne Unterwasserlandschaften zaubern. Da sind der Fantasie dann wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich hatte eingangs erwähnt, dass ich noch auf ein paar Sachen eingehen werde, die ich hier unter der Folge erwähne. Unter anderem die Beleuchtung. Also was ist wenig Beleuchtung, was ist mittelbeleuchtet und wie viel Beleuchtung ist viel? Da findet man im Internet wirklich unterschiedlichste Angaben und das Problem ist aber, dass man das meiner Meinung nach nicht wirklich auf einen konkreten Wert festlegen kann, der für alles passt, denn das ist von so vielen unterschiedlichen Sachen abhängig. Die Art der Beleuchtung, also nimmt man Halogen-Dampflampen, nimmt man LED-Beleuchtung, nimmt man T8, T5 Röhren, hat man Reflektoren dran, hat man keine Reflektoren dran. Wie tief ist das Becken, wie trüb ist das Becken, wie viel Wasserpflanzen hat man und so weiter und so fort. Also das ist wirklich schwierig meiner Meinung nach, da wirklich einen Wert zu haben, einen verlässlichen, nach dem man sich richten kann. Nichtsdestotrotz, um einen Anhaltspunkt zu geben, oftmals findet man die Angaben Watt je Liter und da gibt es so wenig Beleuchtung, ist dann bis 0,25 Watt je Liter oder 0,3 Watt je Liter, so in dem Dreh. Dann mittelbeleuchtet ist so von 0,3 aufwärts bis 0,7, 0,8 und alles, was darüber ist, gilt dann als viel beleuchtet. Das ist eine Angabe, die ich im Netz gefunden habe und wenn ich mich nach der richte, bin ich bei einer mittleren Beleuchtung. Ich habe jetzt circa 60 Watt über meinem Becken hängen mit T8 Röhren und Reflektoren und ich habe halt umgebaut von ich habe jetzt T5 Röhren und hatte vorher T8 Röhren, also das sind die dickeren Röhren. Und da hatte ich auch verschiedene, alle ohne Vorschaltgeräte und war dabei ca. 50 Watt und ohne Reflektoren. Und nach meinem Umbau auf T5 mit 60 Watt und mit Reflektoren ist das im Becken schon deutlich heller geworden. Und wobei die Reflektoren sollen eine Steigerung von ca. 100% bringen und mehr, je nach nach Qualität des Reflektors. Ich konnte diesen Effekt von 100% nicht wirklich, zumindest nicht mit bloßem Auge sehen, aber an der Entwicklung der Pflanzen war es deutlich sichtbar, also nach der Umstellung auf das neue Licht, auf das andere Licht. Und zwar war ein viel größeres Wachstum erkenntlich die Farben wurden schöner, wurden intensiver, also vor allem von den roten Pflanzen, von der Rotala und von der Ludwigie, die Blätter wuchsen schöner, also gerade bei den Ludwigienblättern, die haben anfangs, sind halt unten sehr kahl geblieben an den Stängeln und haben dunkle Flecke bekommen auf den Blättern. Das hat sich jetzt komplett eingestellt, auch im Zusammenhang mit der CO2-Düngung. Und was man halt auch sieht, was so nach 5-6 Stunden Beleuchtung so eintritt, ist, dass die Pflanzen unheimlich anfangen zu gasen, also unheimlich viel CO2 auszuschütten, was ein Zeichen dafür ist, dass die CO2, die Sauerstoffsättigung im Wasser halt schon recht gut sein sollte. Noch ein paar kurze Sätze zur CO2-Düngung. Wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Es gibt was zumindest in der Anschaffung recht teuer ist, die Möglichkeit über die Druckgasanlage. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit über einen Bio-CO2-Reaktor, so heißt das dann, das zu machen. Also erstmal, warum ist CO2 überhaupt notwendig? Nur mal kurz, haben wir alle im Biologieunterricht gehabt. Die Pflanze braucht halt für die Photosynthese, also den Prozess der Energiegewinnung, braucht sie halt CO2 und wandelt das dann in O2 um, also in Sauerstoff. Dieser CO2-Gehalt im Wasser ist zwar vorhanden, aber nicht allzu hoch. Und die Pflanzen könnten durchaus noch etwas mehr gebrauchen. Deshalb ist das wirklich von Vorteil, wenn man den Pflanzen CO2 in Form einer Düngung hinzufügt. Da gibt es wirklich die verschiedensten Varianten. Die Varianten, die ich ausprobiert habe, sind über diesen Bio-CO2-Reaktor. Da nutzt man das Prinzip der alkoholischen Gärung aus. Also das lässt sich auch recht einfach selber bauen. Ich hatte da so einen kleinen Kanister und mit einem Rücklaufventil ist wichtig, dass es einem nicht das Becken irgendwann mal leer zutscht und die Wohnung schwimmt. Und dann nutzt man halt die Hefebakterien aus und deren Arbeiten, deren Verwerten von Zucker und den Umbau dann zu CO2 und das gibt man dann über irgendeine Variante ins Aquarium rein, also über einen Schlauch und dann gibt's Lindenholzausströmer, Paffratsche, Schale oder Flipper. Wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, da eine Sondersendung drüber zu machen und da werde ich nochmal genauer drauf eingehen. Aktuell nutze ich aber, wie gesagt, eine Druckgasanlage mit Hilfe eines Druckgasminderers wird dann aus so einer großen CO2-Flasche so einer 2-Kilo-Flasche wird dann CO2 hinzugegeben und da muss ich sagen, das hat den Pflanzen halt nochmal einen richtig ordentlichen Wachstumsschub gegeben, diese CO2-Düngung. Also der Pflanzenwachstum ist deutlich besser mit CO2-Düngung als ohne. Das kann ich mit ruhigem Gewissen so behaupten. Zumindest ist das meine Erfahrung und ich denke, ich bin da nicht der Einzige, der diese gemacht hat. Sei es drum. Abschließend noch, was ist Aquascaping? Dazu kurz zwei Sätze. Aquascaping habe ich, wie gesagt, kennengelernt über einen Freund aus Litauen, der dann auch an Wettbewerben teilgenommen hat, wo man dann selber so Becken aufsetzt, ein Foto davon schießt. Und das dann bei dem Wettbewerb einsendet und naja, das schönste Bild wird von einer Jury dann ausgewählt und prämiert. Und man versucht bei der Geschichte Unterwasserlandschaften herzustellen und da gibt's auch verschiedene, Stile. Die wichtigsten Arten sind dabei, glaube ich, der Stil der Holland-Aquarien, das ist schon etwas älter, da versucht man halt mit vielen Farben, verschiedenen Grüntönen, Rottönen von Pflanzen halt so eine Unterwasserlandschaft zu zaubern, während im Amano-Stil, dem zweiten Stil, halt versucht wird, wirklich so eine Landschaft nachzuempfinden. Also das Holland-Aquarium ist mehr so Gärtnern, würde ich es einordnen. Und der Amano-Stil ist halt wirklich so Landschaften, die über Wasser existieren, so Felsformationen oder Wälder halt mithilfe von Pflanzen nachzuempfinden. Genau. Das sind die Möglichkeiten, oder das sind zwei Möglichkeiten, um sein Becken ein bisschen zu gestalten. Es gibt noch x verschiedene andere Sorten. Ich kenne sie nicht alle, ich kenne nur ein paar. Und wenn ich noch mal ein paar andere kennenlerne, dann werde ich davon auch hier sicherlich berichten. Für mich soll es das heute erstmal reichen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was Neues wieder beibringen können und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder zuschaltet. Macht's gut. Ciao, euer Sepp. Und auch heute gibt's wieder einen Tipp zum Abschluss. Und zwar, wenn ihr wieder mal einen Fisch aus dem Becken rausfangen müsst und er will partout wieder nicht in den Kescher schwimmen, versucht es doch mal mit einem Stellkescher. Dazu nehmt ihr einen etwas größeren Kescher, positioniert ihn in der Mitte des Beckens und treibt den gewünschten Fisch dann mit dem kleineren Kescher in den größeren hinein. Viel Spaß beim Ausprobieren, macht's gut, euer Sepp, ciao! Oh,